Jüngst gab es in Cotonou die Veranstaltung für die Gründung des Beninischen Nationalen Komitees zum Gedenken an Präsidenten Kim Il-sung. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten des Beninischen Freundschaftstreffens Es lebe Herr Führer Kim Jong-il, des Beninischen Nationalen Suzidologie-Studentenkomitees, der Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus-Studentengruppe und der Journalistenhochschule Cotonou und die Massen in Benin. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung sein revolutionäres Leben und seine unsterblichen Verdienste weit zu propagieren und die politischen und kulturellen Veranstaltungen wie das Gedenktreffen und die Filmvorführung zu organisieren. Und jüngst wurde das thailändische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung gebildet.